Nee, Mann. Wir präsentieren die Alles wird anders Folge. Es ist soweit, die vierte Folge ist angebrochen. Nee, dritte Folge. Die dritte? Ja. Nach dem Prolog und nach dem Kapitel 1. Genau. Hat sich das verwirrt. Ja. Heute, die Folge wird präsentiert von Red Bull. Wir haben es mal probiert, einfach Koffein zu trinken, um aufgeflippter zu sein. Ich bin jetzt halt hibbelig, ne? Ja, das ist auch das Koffein. Das ist echt der größte Scheiß. Eigentlich ist ja echt Mate-Tee. Mate-Tee ist der Wahnsinn. Über viel Koffein auch. Das hast du mir erzählt, man trinkt es und man hat ganz anderen Kopf danach. Regt an, ohne aufzuregen. Ja, ja, ja. Aber wie eklig hat es geschmeckt, als ich den ersten Schluck, es war das erste so Mal, als ich Mate getrunken habe, es war an der Kasse im Rewe. Inga sagte, ja, so, hol dir die Mate. Das ist aber die Geschichte. Jetzt lass uns zu Ende erzählen. Die sagt, hol dir die Mate, ist übergeil. Und ich so, ja, okay, geil, mal hipstermäßig Ding mitnehmen. Ich bin vor der Kasse, hab schon bezahlt, nimm gleich so den ersten Schluck. Ich guck zu Inga und mir ist das Kotzen gekommen. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Scheiß? Und Inga sagte dann irgendwann gegen Ende, ja, umso mehr du trinkst, umso mehr schmeckt's. Und am Ende hat es dann auch echt geschmeckt. Das stimmt, aber ich meinte auch so, das gibt es wirklich auch einen Teebeutel, wie so ein Tee. Ist ja eine Teesorte. Ja, und Club Mate ist ja nur angereichert. Ja. Aber es hat schon gestimmt, dass man so einen anderen Koffein-Level-Kopf hat. Ich finde, das macht deinen Kopf wach. Und ich finde von klar, so Red Bull oder Kaffee genau. Nur so hibbelig. Das wegen dem Zucker. Ich glaube, das, ja, vielleicht auch noch irgendeine andere Art. Taurin oder so. Nein, vielleicht auch einfach eine andere Art von Koffein. Nee, ich glaube, ich auch, das ist ja Tein. Das ist ja auch vegan, dass es einfach naturell ist und genau, dass es einfach viel gesünder ist, wie so ein industrieller Scheiß. Der Nächste, der sagt, ist das auch vegan, der bekommt von mir Leitungswasser. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Du weißt schon, dass ich auch vegan lebe. Das ist mir scheißegal. Okay, das ist das erste Geheimnis, was ich in dieser Kapitel 2 offenbar. Mein eigentlich zweites Leben als Healthy Food Prophet. Und ich bin jemand, der Wein predigt. Oder wie geht das Sprichwort? Der Wasser predigt und Wein säuft. Genau. Weil ich versuche schon einzuhalten, aber auf der Arbeit gibt es einfach nichts anderes als vegetarisch und das ziehe ich durch. Vegetarisch ist auch nicht so schlimm, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich 2 Jahre so bescheuert sein konnte und Steaks ausgeschlagen habe. Ja, also, das ist die Frage, wie gut ist die Qualität des Steaks? Ja, ein gutes Fleisch würde ich immer noch essen. Oder so ordentliche Schlachtplatte, ja, was richtig schwäbisch. Ah, weiß nicht. Kuttler. Das ist das erste gewesen, nachdem ich beschlossen habe, kein Vegetarier mehr zu sein, was ich mir erstmal gegönnt habe. Ich bin aufs Dorf gefahren und habe meine Schlachtplatte. Du weißt schon, dass unser Podcast auch noch heißt, die Podcast-Care-Woche. Wir sind auch noch immer noch im Schwäbischen, ne? Kapitel 2. Yeah. Dazu gehört jetzt eine Anekdote oder was ich beobachtet habe, gerade im Geschäftsleben. Ab Punkt 12 Uhr. Mahlzeit. Oh. Mahlzeit, okay? Und ich habe mich so gefragt, warum macht ihr das? Also ich von vornherein hab's gehasst. Ich wollte es nicht sagen. Ich sag, warum sagt ihr Mahlzeit? Und ich habe es herausgefunden, dass die Leute echt sowas wie den Morgen verabschieden. Also bis 11 Uhr sagt man noch guten Morgen und dann ab Punkt 12 Uhr verabschiedet man sich vom Morgen und Mahlzeit. So. Das ist eine richtig schöne Art, den Morgen Adieu zu sagen. Richtig. Mahlzeit. Das ist aber so lächerlich. In irgendwelchen anderen Ländern ist das eine schöne, melodische Aussage, außer im Deutschen. Mahlzeit. Wie ist im Englischen? Cheers. Da sagt man sowas nicht. Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Aber trotzdem. Ja. Du hast auch Erfahrung mit Mahlzeit, nehme ich an. Ja. Und man sagt es ja wirklich zu jedem, der einem entgegenkommt. Man geht zum Essen, aber das ist Ritual, man geht jetzt essen, ja. Mahlzeit und man, auch wenn man wieder kommt, sagt man Mahlzeit vom Essen. Ja. Also es dauert noch an. Dieses Wort, irgendwann, sobald ich es gehört habe, habe ich Ausschlag bekommen oder Intimpilz oder was weiß ich was. Es war wirklich irgendwann so, dass ich dachte, das Krebs erregend. Ich habe gar keinen Bock mehr, irgendjemand überhaupt Hallo zu sagen. Ich habe überlegt, einfach gegen den Strich zu gehen und einfach nicht Mahlzeit zu sagen und nur Hi. Du Revolution. Ja. Hab mich aber letztendlich doch nicht getraut, mich gegen dem Regime aufzuheben. Also doch Warmdusche und Veganer. Ja. Nee, ich bin mega der Anpasser. Ich passe mich dann mega dem Schwäbischen an. fällt mir auch auf, ja. Je länger man mit, also ja. Kennst du es so mit Also Bauern nicht, dass sie Bauern oder so sind, aber nee. Die sind auch intelligent und die haben auch dieser schwäbische Humor auch. Diese schwäbischen Witze und Sprüche immer. Das ist halt immer so furztrocken teilweise. Ja, und die meinen das wirklich so. So was Nettes, also das ist so, wenn sie dich loben, ja, ist schon recht. Oder nett geschumpfisch. Klop. Also das ist halt dann so, die sagen was Nettes, also die sagen, nee, die sagen was nicht Nettes und meinen direkt, Nettes. Genau, aber die sind eigentlich auch sehr direkt, nur auf so eine versteckte Art. Wir hatten sag heute... Also bei, ja, die machen es clever, finde ich. Wir hatten Mittagessen, das Thema, wir haben eine Halle gerade frei, wo gerade nichts ist. Und sagt einer, ja, lass doch einen Stangenpub machen oder Stangenclub. Synonym für Stripclub. Und haben wir uns ausgemalt, wie wir quasi in der Halle ein eigenes Stripclub unter Service verkaufen und quasi das der Firma rettet, also das neue Margenträger, die neue Cash-Cow. Und auf diese schwäbische, witzige Art war das so krank. Und das ist der schwäbische Humor, den ich jetzt gerade erwähnt habe. Das ist Prozessoptimierer und, oder so. Und das, ja, und das ist einfach live da passiert hast du heute. Eine Hammer-Idee gerade. Und ich sag's dann zum Schluss: das Ja, gut, dann setzen wir das ja um. Dann sagt er, was wir. Gewöhn dir das gleich mal ab, dass wir. Die haben das erfunden. Mal was anderes, bevor ich mich mal wieder um eine sehr schlechte Überleitung. Nee, du machst sie eigentlich sehr gut. Jetzt ist sie sehr schlecht, muss ich sagen. Ja, dann hör doch auf, mich zu verunsichern. Ich bin ein zartes Pflänzchen. Ja, zu welchem Thema möchtest du? Du bist ja ein Mann. Du hast mich ja letztes Mal mich als Frau gefragt. Oh, sehr gut, sehr gutes Thema. Ja. Und ich bin ein Mann, ja. Girls Evening Talk. Ja. Ich frage mich tatsächlich, für wie dumm halten Männer teilweise Frauen oder halt anders gefragt. Ich meine, ihr könnt ja gerne mit eurem Penis denken, aber seid doch wenigstens ein bisschen strategisch. Dazu eine kleine Anekdote. Darf ich erstmal auf deine Frage antworten? Die Frage ist ja, wie dumm halten wir euch? Du fragst ja mich auch jetzt als Mann. Du bist ja auch eine Referenz dazu. Weil ihr trickst ja, auch, wir tricksen auch, aber das ist so... Ich denke, wir schätzen euch nicht als dumm ein, aber wir sind selber so ignorant, um das einfach nicht zu merken, so. Oder einfach zu blöd? Oder nee, also ne. Es juckt euch einfach. Ja, genau. Ja. Weil ihr gar keine Zeit habt, so viel. Nee, wie du sagst, wir denken ja mit dem Schwanz, größtenteils. Ja, aber da muss ich doch wenigstens strategisch denken. Das müsst ihr ja auch im Beruf oder so. Ja. Ihr wichst euch zwar einen auf eure neue Stelle ab, aber... Jetzt mal eine Frage, schreibt es bitte in den Kommentaren an die Männer, wie oft hobelt ihr schön mal wieder einen runter. Schön Palme wedeln. Also wie oft am Tag? Also schreibt's mal. Ja, ja, wir würden gerne Statistiken. Ich würde dann nächste Folge vielleicht mal einen Preis geben. Meine Anzahl. Warum sollte man das wissen wollen? Als Mann ja, finde ich ja. Echt? Guck, das ist halt ein Männerding. Das verstehst du nicht. Auf jeden Fall zu... Jetzt müssen wir wieder piepen. Jetzt müssen wir wieder raus. Oder ich schneide diese Folge einfach gar nicht und lass alles so, wie es ist. Am Arsch. Wir müssen diesmal merken, 45 Minuten. Wir wollen ja die Alles-ist-anders-Folge knackiger gestalten. Jetzt sind wir bei 58. Ja, weil wir nehmen die Kommentare von unseren Das Feedback, Zuhörern. Was wir auch bekommen. Ja, ihr habt keinen Bock, uns fast eine Stunde labern zu hören. Das ist auch verständlich. Ich muss sagen, ich habe letzte Woche mega viel Kaltakquise für unseren Podcast gemacht. Kaltakquise. Ja, ich bin, soll ich dir erklären? Ich weiß, was eine Akquise ist. Ja, Kaltakquise ist, du gehst direkt auf den zu und versuchst ihm was zu verkaufen, was zu vermitteln. Offensiv. Als im Vertrieb ist das irgendwie geläufig. Genau. Mhm. Unser Podcast habe ich vertrieben, auf jeden Fall. Ich habe jedem meinen Podcast, unseren Podcast, geschickt zum Anhören. Ich habe das in Instagram gepostet, das war mein Beitrag dazu. Ja, du bist ja auch fürs Marketing zuständig. Richtig gut drin. Du hast immer noch nicht herausgefunden, wie man den Link da einbaut. Doch, ich hab's rausgefunden. Und du sagst in deiner Homepage, in deinem Profil. In der Bio, ja. Das Problem. Du kannst es aber auch als Bild, machst nächstes Mal nicht als Story, sondern als Bild. Ja. Dann mit dem Link. Das geht nicht. Das geht. Ich hab's doch gegoogelt. Wer ist ich habe mich damit ernsthaft mal auseinandergesetzt. Wer ist deine Instagram-Expertin? Also ich habe jetzt von mitbekommen, dass... Hat sie ein Zertifikat Wie viele Follower hat sie? Sie hat es mal so gemacht. Sie hat es auf Business-Profil umgestellt. Und da kann man das dann machen mit der Story und mit Direktverlinkung. Okay. Ja. Ich glaube, sie hat keine Ahnung von Instagram. Sorry. Na. Das ist eine Frage. Ist das das erste Bewertungskriterium, das dir einfällt? Wir haben doch letztes Mal die Lanze für Jumbo Schreiner gebrochen. Ein Herz für Dicke. Die Ironie, dass er Burger ist im Fernsehen. Der Red Nose Day für fett. Dicke. Und er ist fett. Das ist die Ironie dabei. Das ist gar keine Ironie, das ist einfach nur... Wir schweifen schon wieder ab zum Ding, zu deiner Anekdote. Zu meiner Anekdote. Das war einfach dieser Moment, wenn zwei Freundinnen und... Erzähl es genau, wie es war. Nein, das kann ich nicht. Erzähl es unter... Du darfst die Originaltitel verwenden, aber in falscher Reihenfolge. In abgewandelter Art. Nee. Oder dann falsche Namen und Ding, Original. Nee, ich möchte es gern so machen, wie ich es will. Okay. Du bist clever. Hast mich durchschaut. War ja auch nicht schwer. Ja, ich bin ja ein Mann. Ja, richtig. Nämlich dieser Moment, wenn zwei Freundinnen herausfinden, dass der gleiche Typ versucht, sie um den Finger zu wickeln. Also zweigleisig fahren. Ja, aber der Punkt ist ja bei dem zweigleisig fahren, dass man, ich finde es immer ganz cool, wenn das so ganz offene Karten sind. Nicht nur so halboffene, sondern ganz offene, so klare Strukturen, bin ich ein Fan davon. Aber man soll ja eine Strategie haben, du sagst ja auch strategisch. Sollte ja, man genau. Und dann denke ich mir so, okay, wie dämlich kann man sein? Weiber quatschen. Auch wenn du zu denen sagst, erzähl bitte keine. Und das ist dann so, wie das so ein typischer Moment, wo du dir denkst, als Frau die Augen verdrehst und dir denkst, mein Gott, wie kann man denn so dämlich sein? Ich glaub, okay, jetzt kann ich es verstehen. Ich glaube, der Mann denkt sich nochmal, er ist intelligenter und denkt, dass sie es nicht rauskriegt. Das ist, glaube ich, der Gedanke. Ja, aber auch, ich fand so die Reaktion... So, ich kann das einfach, ich krieg das hin. Ja, diese Selbstüberhöhung gepaart mit Ignoranz, das ist dann, glaube ich, schon ein Punkt. Ja, Jackie Cola. Er möchte gerne Alkohol konsumieren. Egal, ist Freitag. Ist ja die alles ist anders Folge. Endlich Wochenende, endlich wieder Drogen nehmen. Und ne? Was trinken Sie? Sido. Was? Sido. Kennst du es nicht? Nee. Wir versuchen auch diesmal keine Pipi-Pause zu machen. Prost. Ach Captain. Nö, jetzt konnte ich vorher gar nicht gehen. Ich habe eine starke Blase. Ich habe meine jetzt auch trainiert in der Schule. Eine Lüge, aber ich habe keine starke Blase. Du hast eine Konfirmandenbläse. Ich muss über auf das aufstehen. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Folge. Wir kommen zu deinem zurück oder du spielst mir jetzt den Ball zu? Auf jeden Fall möchte ich dann dazu als letztes noch sagen, das war eine sehr schöne Sache eigentlich zum Schluss. Wir möchten demjenigen danken, der es versucht hat. Mhm. Weil es für uns eigentlich im Endeffekt ziemlich witzig war und wir das, glaube ich, richtig cool gelöst haben. Ihr habt es rausgefunden auf jeden Fall. Wir haben es rausgefunden, wir sind hingefahren. Und habt ihr dann noch verarscht auch. Surprise geschrien. Das ist ja das Perfide an Frauen, die verarschen dich ja dann noch. Die reinziehen noch voll das rein. Das ist schon eigentlich schon das Schlimmste für einen Mann, wenn eine Frau sagt, entweder du bist langweilig oder dich auslacht. Ja, oh, das ist Verachtung vor allem. Das ist ja, das, und bei Frauen ist das so eine pure, also so eine, diese Verachtung kommt vom ganzen Herzen. Ja, aber für euch ist auch so eine Genugtuung. Ja, Hammer. Ja. Ja. Da kannst du dir noch gut, zwei Wochen auch in danach dem drauf einfingern. Ja. Oh Mann, ich muss weniger lachen. So. Face. Okay, da muss ich weniger Scheiße reden. Face. Ich hoffe, das wird mir nicht irgendwann mal zum Verhängnis, was wir hier im Labern sind. Ich glaube, das wird unsere Karrieren katapultieren, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch Schauspieler, finde ich. Also ja. Ich könnte mich in einem Film oder in einer Serie sehen. Oder? Meinst du bei GZS? Ja, so eine billig, so eine G-Promi. Oder so ein billig Porno. Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich kenn schon so einen Joe Mr. Gerner. Mr. Longdong. Kennst du so. Joe Gerner? Von nee. Gute Zeit, schlecht sein? Nee. Ich schau sowas nicht. Das ist der Alte, ist der Hustler, ist der Rechtsanwalt. So einen könnte ich spielen. Tja, dann würde ich irgendwie bei Traumschiff oder so mitspielen. ZDF, so, ja, Inga Lindström. So einer langweiligen er ist deutschen Veganer Serie. Und raucht. Das ist ja interessant. Wollen wir jetzt wieder zu meinem Healthy? Ich möchte einen kleinen Healthy-Diss bringen. Ja, bitte. Okay? Weil ich bin ja großer Verfechter von, frisst dir Süßis rein. Deine Mutter ist doch auch voll die mega Healthy-Bewusste. Ja, schon Mittagessen und so, wenn die halt Essen macht und so, ist schon sehr healthy. Ich bin ihr mega auf dem Bioladen begegnet. Ja. Ich bin da neu in der Szene. Aber die geht da halt voll auf doch rein und denkt sich so, oh Gott, was sind denn das für Spaß? Echt? Ja. Nein. Aber doch, ich bin da auch hin und wieder. Die haben richtig geile Drinks, so wenn du dir so was kaufen musst. Ich glaube, da ist auch schon viel Bullshit dahinter. Diese ganzen Bioläden, die jetzt auf einmal in sind. Erklär mir mal, wie ein Büchermüsli, dieses mit Apfel und Nüsse und so. Da ist ja auch keine Schokolade drin. Es gibt auch Seitenbacher. Aber pass auf, der Clou, wie du Leute verarschen kannst und dabei richtig fett Kohle machen und ihnen ein gutes Gefühl geben, ist, verkauf ein Büchermüsli und schreib extra groß vegan drauf. Ja, und du denkst dir, was soll das denn sonst sein? Aber wenn es vegan ist, ist ja nichts Schlechtes an sich. Nee, natürlich nicht. Es geht auch darum, keinen Zucker drin zu haben. Aber ich meine doch, das ist doch logisch, dass sowas vegan ist. Aber ich denke, die Veganer haben da auch volles Bewusstsein oder die wissen schon, dass es fake ist. Die würden sowas gar nicht irgendwie... Nee, das ist ja schon wirklich vegan. Vielleicht für den Mainstream. Nee, das ist für Leute, die zu viel Geld haben und dann denken, sie machen was besonders Geiles. Was sehen die nichts dran wie der Babu? Das ist noch 16 Minuten schaue ich gerade. Also, wir kommen jetzt zu meiner nächsten Anekdote. Und zwar, genau, habe ich das Unterbewusstsein entschlüsselt. Ich hab das Bewusstsein, woher das Unterbewusstsein, oder ich habe das Unterbewusstsein live erlebt, so kann man sagen. Wie denn das? Und zwar, ich fahre zu der Arbeit 30 Minuten und höre zum Beispiel Musik. Und der letzte Song, den ich im Radio, ich habe eine wüste Anlage im Auto, weiß nicht, ob du sie kennst. Ja. Und der letzte Song, der da läuft, bevor ich park und ich dann zur Arbeit gehe, das ist jetzt Annahme, und wenn ich dann wieder komme von der Arbeit, nach 8 Stunden, auf dem Weg bin, ich unter Bewusstsein das Lied habe und einfach irgendwie drauf lossinge, genau die Melodie, ins Auto steige und genau der Song kommt. Das ist live Unterbewusstsein. Ja, dein Gehirn verknüpft halt die zwei, also dieses Ereignis. Aber die merken sich das 8 Stunden danach und ich assoziiere dann wahrscheinlich auch mit der Situation, dass ich jetzt wieder zum Auto laufe, das damit, und mir ist es im Kopf und ich singe das. Aber ich meine, du assoziierst ja auch manchmal Songs. Jetzt sag mal, du bist irgendwo auf einer Party, da kommt irgendein Song und der erinnert dich an eine Situation, keine Ahnung. Mhm. Zu dem Song hast du richtig ekelhaft romantisch am Strand mit einer Tusse gevögelt oder so. Weil Emotionen mit Musik, glaube ich, gekoppelt überstark halt sind als Anker. Mhm. Wahnsinnig. Ja. Ich finde die komplette Freud'sche Theorie, finde ich, da zum Unterbewusstsein. Oh, wir sollten jetzt nicht wieder ins Halbwissen abdriften. Nee, das weiß ich nicht. Kennst du dich wirklich? Ja, das weiß ich nicht. Dann hau raus, dann baller raus. Ja, wir sind ja auch ein aufklärender Podcast. Nee, das ist tatsächlich so. Freud geht ja davon aus. Sigmund Freud. Genau. Der erste Psychoanalyst. Also das war einer der ersten, diese Interviews in Psycho. Soziologie auch, glaube ich, oder? Hauptsächlich Psychologe. Ich kenne das Psychologe. Und der sagt halt, das, was wir am Tag über sind oder wie wir agieren, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Und alles drunter ist alles unterbewusst. Ist unterbewusst und ist mit den Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, gekoppelt. Von ihm kommt zum Beispiel auch das mit der analen Phase, orale Phase. Ah, das hatten wir ja im Prolog sogar. Genau, das ist ja der. Und das ist eins, also ich finde das auch wahnsinnig interessant. Ich habe jetzt auch letztlich mal wieder, um auf die letzte Folge zu kommen, ganz kurz, gerade die Möglichkeit, sehr viel mit Theologen zu diskutieren. Und es ist wirklich wahnsinnig interessant. Und was machst du denn? Wir haben vereinbart keine Handys am... Ja, ich schaue nur meinen Zettel an. Ein Notizblock. Auf dem Handy, weil ich es hier nicht sehen kann. Wie ich das jetzt schon angefangen habe. Kannst du bitte zuhören und deine Sachen weglegen? Fahr fort. Das bringt mich ja eigentlich zu meinem nächsten Punkt. Ich finde das voll krass. Ich sehe das jetzt gerade in meinem Praktikum an der Schule. Oh ja. Wie sehr Menschen sich unterscheiden, also in ihren Ansichten. Und ich finde das krass, da kann man so, also es gibt, man sagt ja manchmal so, ja, man kann alles diskutieren. Es gibt einfach Dinge, die kann man nicht diskutieren. Du meinst so Grundsatzentscheidungen oder Fragen? Grundsatzentscheidungen für sich selber, ja, genau. Und ich finde es einfach faszinierend immer wieder, wenn ich auf... Was gehört da dazu, zu so einem Grundsatz? Man sagt ja, über Politik, über Religion redet man nicht. Ja, schon, aber ich sage das ja gerade nicht wertend, was ich sage. Deswegen ist das ja nicht... Das ist ja eine Reihe. Ich versuche es zumindest. Du versuchst so neutral wie möglich das zu gestalten. Ja, nein, ich finde es einfach nur krass, wie es du willst, verschiedene Du musst einfach sagen, du willst nur ein Feedback geben. Genau, wie es so krasse verschiedene Grundeinstellungen gibt. Viele Faktoren. Möchte ich jetzt nicht werten oder so, aber es gibt verschiedene Situationen, wo du dir dann so denkst, krass, das ist schon nicht verwunderlich, warum es Kriege auf dieser Welt gibt, wenn die Menschen halt nicht friedlich sind. Da sind jetzt zum Beispiel, also die akzeptieren das. Die sagen zum Beispiel, sie finden das und das nicht gut, aber sie akzeptieren es. Finde ich eigentlich eine coole Einstellung, weil ich finde, man muss nicht alles cool finden. Findest du also, man sollte so eine gewisse Toleranz immer mal wieder gegenüber dem anderen haben? Ja, schon. Also ich finde schon, du kannst sagen, ich finde das, was der sagt, gerade scheiße in dem Punkt. Nicht in allem, aber in dem. Das ist okay, aber solange du es akzeptierst. Wenn du es natürlich nicht akzeptierst und dann auf den anderen losgehst oder so, ist natürlich nicht gut. Aber ansonsten, ja, ich finde, man muss schon, Akzeptanz bedeutet auch manchmal Sachen runterzuschlucken und sich denken, nö, da doktor ich jetzt nicht mehr dran rum. Das bringt nichts. Mhm. Ich denke jetzt gerade an rumdoktern. Es gibt ja Leute, ich weiß nicht, das ist total der andere Skip zu einem ganz anderen Thema, Krebs. Es gibt ja Leute, die wollen ja nicht diese Chemo machen, weil die ja auch anscheinend, die Erfolgsquote ist gar nicht so hoch, wie es irgendwie die Pharmaindustrie suggeriert. Und das fickt ja deinen Körper, dieses ganze chemische Zeug, was quasi noch stärker den Krebs besiegen soll. Du tust deinen Körper vergiften. Ah, richtig. Und die Leute sehen es auch schon zum Teil gar nicht mehr ein, das zu machen und sind dann lieber bereit zu sterben. Also die könnten ja eigentlich Stammzellen, also es gibt ja manche Krebsarten, die man mit Stammzellen, zum Beispiel Leukämie oder so. These. Es gibt auf jeden Fall schon Heilmittel gegen Krebs. Es wird nur gehortet und nicht preisgegeben. Ich glaube... Jetzt driften wir ab in die Verschwörungstheorie-Ding. Aber meine Meinung. Top 5. These. Top 5 der Verschwörungstheorie. Top 5. Sollen wir? Okay, warte, aber lass mich anfangen, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema waren. Dein Platz 4. Mein Platz 5. Okay, Platz 5. Mein Platz 5 wäre... fuck. Mein Platz 5 wäre Verschwörungstheorie, dass es eben ein Heilmittel auch gegen AIDS oder so gibt, weil ich glaube, dass es auf der ganzen Welt in der Natur für alles ein Heilmittel gibt. Mein Platz 4, Chemtrails. Was? Diese Chemtrails, die Verschwörungstheorie ist, dass Flugzeuge drüber fliegen und diese Kondensdinger streifen, das wäre irgendwie Chemikalien um die... das deckt noch auch so Reichsbürger. Ja. Platz 3. Ganz clevere Leute. Platz 3, Bush hat selber das World Trade Center einstürzen lassen. 9-11? Ja, genau. Ja. Das ist die Amis selber. Oh, das wäre sogar mein Platz 2. Oh. Ja, 9-11 ist sehr, also ich, wieder These, stimmt, also it was an inside job. Glaube ich auch. 9-11 was an inside job, okay. Und... Aber da gibt es halt die andere Meinung, die haben die Videos und dann sagen die andere Partei wieder, ja, das ist ja gefaked, wir haben hier die und die Beweise. Aber ich denke, es stimmt. Ich glaube auch. Mein Platz 1. Meine Platz 1. Trommelwirbel. Echsenmenschen. Es gibt Echsenmenschen unter uns, die heimlich die Welt regieren. Das ist die Verschwörungstheorie. Und auch Politiker Echsenmenschen eigentlich. Die Religion, das Spaghetti-Monster. Ja. Weißt du, wie reich man werden würde, wenn man eine Sekte aufmacht? Und es überreich. Die Scientologen, das ist ja abnormal, wie viel Geld die haben. Ich kenne sogar einen. Der Tom Cruise, der ballert ja Millionen rein. Das ist ja krass, wenn du da bist, musst du praktisch über viel von deinem Einkommen abgeben, damit du auf so ein höheres Level kommst. Das ist total abgefuckt. Ja. Aber dass die auch wirklich Leute davon überzeugen, gerade wie besagter Schauspieler, ja, oder auch den ich jetzt nicht wieder namentlich erwähnen möchte, weil er kein guter Schauspieler ist. Außer Mission Impossible 1. Nein, er erinnert mich immer an den Frettchen. Ja. Und ist schon mal aufgefallen, wenn der rennt. Er ist klein. Als Schauspieler ist er einer der kleinsten. Und wenn der rennt, sieht man immer voll, dass es vorgespult wird. Echt? Ja, weißt du gar nicht. Das wäre so ein Speedy Gonzales. Achtung, ich erzähle dir nochmal was Schönes aus dem Unterricht. Das war einfach der Wahnsinn. Die hatten in Englisch Vokabeln gelernt, 5. Klasse. Die mussten ihre Vokabelkärtchen beschriften. Mhm. Und die hatten gelernt, was Bat heißt, also Fledermaus. Mhm. War es Englischunterricht? Englischunterricht, ja. 5. Klasse, beste Klasse. Und der Englischlehrer macht dann halt so eine Übung, so die Runde, so, hi, what's your name? Und die Kinder dann so, ja, my name is bla bla bla. Die Basics, sagt, ja. Ja, sagt die eine so, ja, my name is. Piep! Piep! Da schneide ich die Pieps einfach nur noch drüber, okay. Verstehst du? Ja. Clever, du bist clever. Fuchsmusch sein, Fuchsmusch sein. Auf jeden Fall, der nimmt so den nächsten dran, what's your name? Und der Junge sagt so, my name is Batman. Aber hat das in der tiefen Stimme gesagt? Das ist my name is Batman. Nein, der ist so einer, der würde ich gerne ein Eis kaufen. Aber was ist die deutsche Übersetzung? Ich bin Batman. Ich bin Batman. Mein Name ist... Nee, was ist die deutsche Übersetzung? Mein Name ist Fledermaus. Ich bin Batman im Deutschen. My name is... Ich heiße... Ich bin Batman. Nein, ich heiße... Ich bin Batman. Ich kann die Imitation sogar sehr gut. Nur weil du es die ganze Zeit nochmal machst, tut es nicht deine Aussage untermauern. Ich schaue mir morgen den Film einfach an. Dark Knight. Pff, Trilogie kann man sich immer geben. Ich bin Batman. Geil. Wir liegen gut in der Zeit. 28 Minuten, ja? Die Zeit mit dir vergeht wie im Flug. Wie im Zeitraster eigentlich für mich. Zeitraster? Zeitraster. Ich habe nochmal... Ah ja, genau. Da wir ja auch... Ich mache so ein Running, eine Storyline. Meine Storyline ist, ich möchte jeder Folge immer ein Fun Fact präsentieren, der einfach unnützes Wissen darstellt. Und dieses Mal ist auch eine Frage an dich. Was sind die in Deutschland häufigsten drei Wörter? Denk nach, man kann sich's denken. Das Wort sein in seinen ganzen Nein, nein. Aber? Nein. Ich geb dir sogar zwei Hilfen. Ich sag dir zwei von drei. Und du wirst trotzdem nicht erfahren, okay? Mhm. Du wirst trotzdem. Die ersten beiden sind der, die und? Das nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Der, die und? Wir? Wie? Das ist der Fun Fact. Der, die und. Ja, und, das hatte ich jetzt als zweites drauf gesagt. Hast ja. du nicht gesagt? Ich war. Du weißt gar nicht. Im Nachhinein kann man immer sagen, das sind wie die Schüler, die ich gehasst habe, die nach der Antwort immer noch oben geblieben sind, gestreckt haben, dann trotzdem aufgerufen wurde und gesagt, ja, das wollte ich auch sagen. Oh, dann hast du mich früher gehasst. Ich glaube, ich war sogar einer davon. Ich saß immer in der ersten Reihe. Oh nein. Ich habe trotzdem, also man kann eigentlich in der ersten Reihe richtig viel Scheiße bauen, weil der Lehrer nie hinguckt. Ja. Und dann haben wir aber trotzdem mitgemacht. Früher war es auch der Gag, dass die Raudis in der ersten Reihe saßen, schon als Gag. Wir wurden auch schon vorgeschickt. War schon Raudi. Ja. Raudi. Ich war sonst immer letzte Reihe und habe immer die Streber abgeworfen mit Papierkügelchen. Ich hatte halt immer so, wenn ich diese Locken habe, hat mir immer jemand. Und mein Markenzeichen war, ich war jede fünf Minuten Pause zu spät. Immer zu spät. Ich hätte jetzt noch ein Wichsen getippt. Und Fun Fact, ich habe den Jogginghosentag etabliert in der Berufsschule. Jeden Donnerstag wurde dank mir die Jogginghose getragen. Das würde ich auch nochmal anmerken, das ist doch dass ich der Erfinder des Jogginghosentags bin. Die Folge nennen wir Jogginghosentag. Habe ich jetzt beschlossen. Das passt aber nicht zum Rest. Ich schneide es so, dass es passt. Du machst einfach alles raus, bis du. Ich schneide diesmal echt nicht. Es bleibt alles roh. Das, es ist die Alles ist anders Folge. Okay. Deswegen. Hast du noch einen Punkt? Nee, go on. Okay. Ich wollte eigentlich noch. Ah, doch, ich habe das. Also, was sind jetzt die drei meist benutzten Wörter? Der, die und. Geil. Wenn ihr das wisst, wenn ihr das euren, hallo ihr Fünftklässler da draußen, die unser Podcast ja hören, wenn ihr das morgen zu euren Deutschlehrern fragt, ist Samstag. Wenn ihr am Montag, okay, ihr seid Montag nicht fit, am Dienstag zu euren Deutschlehrern geht und fragt, was sind eigentlich die drei häufigsten deutschen Wörter und denen ihr das dann erklärt, die sind gefickt. Die sind so, ich weiß nicht mehr, bin ich noch Deutschlehrer oder nicht. Bist du jetzt fertig? Ja. Okay. Hast ich habe mir überlegt, ob ich mal hin und wieder irgendwas, was ich auf Instagram auch so witzig fand, raushau. Zum Beispiel? Soll ich? Ja. Ja? Der Kondom. Ja. Baller. Also, stand gerade bei DM an der Schlange. Weiter hinten im Laden fängt ein Kind an zu weinen. Daraufhin murmelt eine Frau hinter mir, ach, stimmt ja, und geht zurück, um sich Kondome zu holen. Also, das ist so geil. Jungs und Mädels da draußen, ihr wisst Bescheid, denkt dran, Kinder sind ätzend. Kinder sind wunderbar, nur nach 6 Stunden kriege ich Schädelweh. Also 7, 8, aber 20, 40. Du weißt ja, ich bin ja ein Connoisseur, was Schlafen angeht. Ich liebe es zu schlafen, ich plane meinen Schlaf. Ich es auch. Muss immer 8 Stunden ja. oder 9 ja. Stunden sein. Wenn ich ein Kind habe, was schreit. Du musst wissen, ich benutze Ohrstöpsel beim normalen Schlaf. Und alles muss dunkel sein. Also bei mir, ich mache das nur, wenn ich mit anderen in einem Zimmer bin. Also wenn es so ein Dorm ist, im Hostel oder so. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht mal in anderen Hotels schlafen, außer bei mir. Ich finde es dann immer, also ich habe da auch so ein Spleen, ich finde es immer voll eklig. Also ich nehme mir immer eine Decke aus dem Flugzeug, ich klaue mir immer eine. Ja. Und dann habe ich immer noch mein kleines Kissen dabei, ohne dass ich sowieso nicht schlafen kann. Ich habe immer mein Wasserkissen sogar dann dabei. Dann berühre ich nämlich nicht das Hotelzimmerkissen, weil ich das so eklig finde. Ja, so pingelig bin ich nicht. Doch. Aber ich kann nur mit meinem eigenen Wasserkissen schlafen. Ich muss das immer ausgießen, dann komme ich an, in neuem Ort muss es wieder reingießen, das Wasser. Und nur mit dem kann ich optimal schlafen. Und Ohrstöpsel. Und Ohrstöpsel. Das ist echt ein Spleen, ja, man kann es schon sagen. Ja, ich kann nur mit meinem Babykissen. Das ist so ein Guilty Pleasure. Und es macht mich wahnsinnig aggressiv, wenn ich länger als 2 Nächte mit... Weißt du, was ein Guilty Pleasure ist? Nein. Nicht? Erzähl es mir. Geil, dass du so ehrlich bist. Ein Guilty Pleasure ist etwas, wofür man sich schämt, aber was man einfach geil findet. Also Pleasure ist ja eine Freude, also genau. Eine Wohltat. Und ja. Guilty ist ja... Zum Beispiel, dass ich Animes zum Beispiel cool finde, ist ein Guilty Pleasure, weil ich das nie so öffentlich sagen würde. Eigentlich schäme ich mich dafür. Du sagst, du stehst auf... Cartoons. Schwulenpornos. Das ist ja nicht so. Dass du gleich in die Extreme gehen musst. Ja, business as usual. Also heute haben wir echt die Gags schon vorgeschrieben. Die sind also in höchster Qualität. Ich hatte einen, wie heißt doch das? Einen, der das für dich schreibt, einen Ghostwriter. Ghostwriter, ja. Der schreibt auch Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten. Ich habe mir mal überlegt, ob ich das machen soll. Also, ob ich das anbieten soll. Du kriegst ja, ich glaube, nicht mal viel Geld. Teilweise war schon. Ja, aber wo, übrigens. Wo bietest du das an? Im Darknet dann? Nee, da gibt es bestimmt einfach so Internet. Echt? Ich glaube jetzt nicht, dass... Also so. Ja, aber was könntest du schreiben? Wer könnte zu dir kommen? Ich bin jetzt der, meine Doktorarbeit schreiben möchte. Ich sag dir, schreibst du mir die. Das Ding ist, zum einen... Du musst dich in das Thema reinlesen. Du würdest es gar nicht schreiben können. Doch, ich mag das voll, mir was Neues anzulesen. Du könntest jetzt meine Doktorarbeit über molekulare Diskrepanz in der Parisphären Lido des Augenlides zuschauen. Setze einfach ein paar Fremdwörter aneinander und das klingt wie eine Krankheit. Und die Qualität der Fremdwörter hat immer abgenommen. Ja. Weißt du, nur so wenige. Ja. Entschuldigung, ich habe einen beschränkten Wortschatz. Ich habe noch eine Frage. Ja. Dieses Smiley, dieser Affe, der seine Augen zuhebt, was sagt der aus? Ich wusste mal, und das ist jetzt bestimmt falsch, das, was ich jetzt sage. Boah, ist das stark. Sagte sie und äxte die Wodkaflasche. Whiskyflasche, nein. Was wollte ich jetzt sagen? Die nehme ich alle mit, die Gags, die nehme ich alle mit. Du bringst mich immer raus. Ich dachte nur, die Wahrheit erzählen. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe dir eine Frage gestellt. Die Frage war. Ups. Wir haben den Faden. Ghostwriter waren wir doch erst. Ghostwriter, ja, genau. Nein, ich könnte es, glaube ich, schon so für Masterarbeiten oder Doktorarbeiten in der molekularen Medizin oder so ist schon. Gehen wir nicht immer gleich in die Extreme. Wir waren bei dem Smiley eigentlich. Aber im Affen. Einfach nur bei dem Affen-Smiley. Also ich glaube, das ist so, es gibt ja auch der sich die Ohren zuhält. Ja, ja, okay. Ich will wissen, was der mit den Augen hat. Der gehört zu diesen 3 Affen, nicht sehen. Ja, ja, ja. Was sagt aber nur dieser zuhebende Augenaffe? Ich sehe nichts oder so dieses, oh Gott, du Depp. Dieses Verschämte, glaube ich auch. Ja. Man ist beschämt. Ich habe es als Scham. Nein, das ist so ordentlich. Also wenn man so diese Hände vors Gesicht, das sieht man jetzt nicht, aber du siehst es. Also, oh nee, jetzt habe ich das jetzt schon wieder vergessen. Oder? Nee, ich glaube, das ist ein pures Charme. Nee, also ich finde. Smiley. Nee, weil so krass finde ich es nicht. Das ist doch so ein kleiner süßer Affe. Das ist eher so, ach nö. Der ist so beschämt und macht die Augen zu. Er kann es nicht mehr ansehen, was er gerade für einen Scheiß verzapft hat. Du siehst es wieder so extrem. Es ist meine Meinung von dem Smiley. Ich wollte deine Meinung hören. So, wie viele verschiedene Weltanschauungen es geben kann, die ich beschissen finde. Du glaubst doch an das Spaghetti-Monster. Ich glaube an fliegende Pandas. Gibt's die wirklich? Ja, das außerhalb von Pandoria. Nein, die haben auch Red Bull getrunken. That's it. Den Gag verstehe ich nicht, aber okay. ja. Red Bull verleiht Flüge. Okay. Kam zu tief oder war der zu hoch? Oder? Ja, der war zu flach einfach. Zu trocken. Vorher hast du noch die Trockenheit gelobt. Wir wollten noch ein paar schwäbische Anekdoten erzählen. Wir sind immer noch die Kehrwoche, das darfst du nicht vergessen. Die zweite Kehrwoche? Das ist in der zweiten Woche, die Kehrwoche wird gemacht. Wir nehmen alle 2 Wochen auf. Das heißt, alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ja, das heißt, wir machen das jetzt eigentlich. Also für unsere Verhältnisse ziehen wir das schon ganz gut durch. Ja, dritte Folge schon. Also ich hoffe jetzt, dass die nächste Runde mehr Fanbase kommt. Unsere Statistiken müssen jetzt mal wieder glühen. Ja, aber das geht schon. Okay, ne? Habe ich auch geguckt. Auch verschiedene Länder. In der ersten Folge hast du noch zu mir gesagt, Inge, unsere 2, 3, 4 Follower. Das Beste war ja noch, dass wir dieses technische Problem hatten. Welches? In der ersten Folge, wo der Link da nicht ging und alle ach haben so, sich ja, das war beschwert, was soll das? Jetzt höre ich den nicht mehr an. Das war richtig schlecht fürs Marketing. Ich habe Morddrohungen bekommen, deswegen. Aber unser indisches Team hat es ja unter Kontrolle. Gar kein Problem. Das ist dein indischer Akzent. Das finde ich auch. Mach mal, wie ist dein indischer Akzent? Ich kann das nicht. Wie ist dein indischer Akzent? Rosenkopf. Das ist noch rassistischer einfach, wenn du einfach Indien mit Rosenverkäufer implizierst. Vor allem bei der hier. Das ist dein Guilty Pleasure. Der hier in der Gegend, der gar kein Inder, sondern Pakistani ist. Aber es gibt nur einen, gell? Hier in Gmünd. Ja, der Markt ist begrenzt. Da gibt es auch so einen Bandenkrieg. Wer hat das Rosenlager jetzt? Die Dornen sind bestimmt gefährlich. Kriegt man eine Dorne ins Auge? Ich finde auch Rosen generell gar nicht was. Denk mal an die Dornenkrone. Jetzt werden wir wieder biblisch. Das ist vielleicht, werden wir heimlich zu Gott gerufen, dadurch, dass wir immer wieder zu diesem Thema finden. Aber warum, ja, warum war es eine Dornenkrone? Damit es besser haftet. Soll ich mal ernst reden und mach auch schon wieder einen Gag drauf. Jesus war ja König der Juden. Ja. Und König war ja Krone, aber die haben den verspottet und deshalb eine Dornkrone gegeben. Ja, das wusste ich, dass der wegen der Krone, aber warum Dornen? Das beantwortet die Frage. Ja. Okay. Zurück zum ursprünglichen Thema. Was war das ursprünglich? Der Affe. Sind wir immer noch bei dem Affen? Nein. Was ist halt mit dem Affen? Da haben wir Scham, haben wir geklärt. Wir wollten was Schwäbisches noch erzählen, genau. Ich habe irgendwie zur Zeit gar nicht so viel mit Schwaben zu tun. Ich so viel. Ich habe so viel mit denen zu tun. Das ist halt, manchmal verstehe ich die nicht. Aber ich finde die Sprüche so geil und die hauen die raus. Auch beim, wie sie die Sachen auch betonen, ich bin krank. Ja. Einfach geil. Gib mir mal das Gmiers. Sag mal jetzt, komm mal in Pötte. Auch geil so. Auf YouTube diese Synchronisationen von Star Wars oder so auf Schwäbisch. Mm. Der Wahnsinn. kann man sich auch eigentlich immer mal anschauen, so solche Videos. Achtung, lass uns wieder ein bisschen über die Schwaben abkotzen, die nach Berlin gehen. Das sind ja die ganz Schlimmsten. Das sind die Härtesten. Das ist ja so, dass die werden ja gehasst in Berlin. Ja, das ist ja sowieso. Und auch aber die sind ja nur unter sich, die haben ja so ein eigenes Viertel. Genau, die haben auch so, die gehen auch nur zusammen weg und so. Also das sind richtig harte Großstadtkids. Das sind meistens irgendwelche Kinder, die dann das erste Mal so voll ausrasten, Drogen nehmen und auf Sexpartys gehen. Also Hipster. Ja, nicht mal Hipster. Ja, okay, nehmen wir sie Hipster. Schon relativ jung. Die dann aus dem größten Bauerndorf kommen und richtig hart am Schwäbeln sind und die dann auf einmal, wenn du sie in Berlin wieder siehst, richtig Hochdeutsch reden. Schämen sich auch dafür. Das Witzige war dabei, ich war mit Berlinern unterwegs, beziehungsweise wir waren dann auf Homeparty bei den Berlinern. Also da auch geboren und der so. Das ist ja in Berlin alltäglich. Aber ganz normal in der Homeparty, das gibt's ja hier nirgends. Ich kenne das auch so aus Heidelberg. Du läufst durch Berlin und ja, irgendwo geht halt was. Das Geile ist, ich kenne es auch aus Heidelberg und so, dass wenn du zum Beispiel im Wohnheim dann einfach. Mhm. Aber in einer anderen Wohnung. Ganz anderes Nachtleben auch. Das war einfach alles offen. Du kanntest sie halt so vom Sehen her, aber du bist trotzdem reingelaufen. Auch wenn du nur ein Bekannter von irgendeinem Bekannten warst. Homeparty ist Homeparty. Ja, also das ist auch hier. Hier ist eher so. Hast du mal Bierpong gespielt? Sorry, dass ich das einwerfe. Ich bin entweder richtig gut im Bierpong oder richtig scheiße. Hast du es gespielt? Des Öfteren. Okay. Ich habe es zum ersten Mal gesehen, wie es gespielt wird, und ich war so fasziniert von den Regeln. Das ist wie beim Football. Komplexe Regeln und viel mit Strategien und Psychologie und lauter komische Regeln. Ich finde ja das eine geil, wo du den Becher umgedreht auf die Tischkante so halb drauf stellst und es so hochflippen musst, dass der wieder offen. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Und du musst dann in zwei Teams jetzt gehen. Das ist immer noch Bierpong. Nee, das ist auch eine Art von Trinkspiel mit dem Becher. Okay. Und du musst es so hochschnippen, und damit es umdreht. Und sobald du das umgeschnippt hast, darfst du aus deinem anderen Becher trinken und dann ist der nächste drin. Das Team, was als erstes fertig ist, hat gewonnen. Das macht saumäßig viel Spaß. Und je dichter du bist, desto länger brauchst du, um die Dinge hochzubringen. Beim Bierpong ist ja genauso. Du musst ja den Ball in diese Becher werfen mit Bier drinne. Und umso mehr du kassierst, umso dichter wirst du und umso schlechter wirst du. Ja, weil dann wird es einfach nur noch ein psychologisches Spiel. Da muss auch das gegnerische Team, das dann verloren hat, muss dann das Trinken voll von den anderen. Ja. Da gibt es so verschiedene Regeln noch. Und einer sagt, nee, das sind die offiziellen Regeln. Sagt, nee, ich habe das immer so gespielt. Richtig verrückt. Ich habe auch bis heute nicht Busfahren verstanden. Als reden wir jetzt über Trinkspiele tatsächlich, ja. Oder was ist Busfahren? Oder meinst du eine Sexualpraktik? Was? Es gibt das Video. Hä? Tommy, komm mal Bus fahren jetzt. Und dann, es war irgendwie Ding Schwulen, Ding Spruch. Wurde der gefickt von den Schwulen. Komm mal Bus fahren, irgendwie so. Oh Mann, nein, ich meine das Busfahren, das Trinkspiel mit den Karten, wo du spielst. Ich habe keine Ahnung, man hat schon versucht mir zu erklären. Ich habe es bis heute nicht. Man kriegt aber nichts in den Arsch. Eigentlich nicht, nee. Okay. Nee, eher im Mund. Okay. Bier halt. Weißt du, was letzte Folge auch gehasst wurde? Ja. Du hattest Armbänder an, die dauernd geraschelt haben. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das hat eine spezielle Zuhörerin so angekotzt. Und die sagt, die soll ihre scheiß Dinge rascheln wegtun. Die Tussi, meine scheiß Armbänder. So hat sie sich gefühlt. Ich habe noch eine Frage. Oder kennst du Leute, die SCH nicht aussprechen können? Machine. Optisch. Genau! Ja! Diese Leute, die kommen mir gerade vermehrt auch auf YouTube vor, und ich höre dauernd Leute mit diesem Sprachfehler. Was steckt dahinter? Das ist wie Paul Panzer. Der macht es so. Der macht's anders. Aber der macht so krass. Aber die haben ja wirklich, die können es nicht. Ja, mich nerven generell so Sprachfehler. Ich finde vor allem ganz schlimm, wenn jemand stottert. Also es ist doch sympathisch, aber manchmal sitzt der... Also da gibt es einen von der Filmfabrik. Komm mal bitte zum Punkt. Das ist so... Wir sind doch noch gut in der Zeit. Nein, ich meine so, komm mal bitte zum Punkt, wenn jemand stottert. Der kommt. Ach so, ja, das ist... Okay. Hart. Nee, aber dieses Ding, die fühlen sich nicht mal schlecht, oder die denken, glaubt, dass es sogar richtig ausgesprochen ist. Die schämen sich gar nicht dafür. Ja, die müssen halt mal zum Logopäden. Aber das hört sich einfach nicht natürlich an. Das ist... Ja, es ist nervig. Oder ich finde, ich hatte mal einen Lehrer in Geografie, der hat gelispelt. Lispeln. Lispeln. Eine Silbe. ST? Nicht eine Silbe, sondern eine Silbe. Silbe. Oder, ja, pass auf. Da gibt es so viele Unterstufen, glaube ich. Und dann sagt meine Nebensitzerin zu mir, stell dir mal vor, wenn der Geschichte unterrichten würde und Nationalsozialismus sagen würde. Und er stand direkt hinter uns. Nee, das ist nicht Nispeln. Doch, Nationalsozialismus. Ich kenne einen. Das, wenn du das S falsch machst. Ich kenne einen, der nispelt. Gruß an Sucuk und Champagner. Der nispelt. Der ist ein Türke. Ja, aber das ist, wenn das S jetzt anders ausgesprochen wird. Zum Beispiel Nationalsozialismus. Jetzt komm mal zum Punkt. Du stotterst hier. Was her? Wir sind jetzt bei 45 Minuten. Ich war beim Punkt. Ich muss dir nur noch mal erklären, weil du begriffsstutzig bist. Ich hab's doch schon davor erklärt. Guck, wie Frauen wieder denken, sie hätten die Oberhand. Und Damit beenden wir. Nicht nur das Wissen wert. Damit beenden wir die Folge Jogginghosentag für heute, den 24.08.34. Jahrhundert. Adieu. Ciao, ciao.